Ich verbrachte eine unruhige Nacht. Der Gedanke an Santa und seine Spießgesellen ließ mich nicht los. Wenn sie nun doch umgekehrt waren. Nachdem uns Inchuchuna mit seinen beiden Kindern verlassen hatte, aus der Tatsache, dass sie sich ohne ihre Pferde entfernten, zog ich den Schluss, dass ihr Goldlager nicht sehr weit sein konnte, unterhielt ich mich mit Sam, Stone und Parker. Aber auch das verscheuchte meine Besorgnis nicht. Irgendetwas trieb mich vom Lager fort. Ich nahm meinen Bärentöter und verließ meine drei Gefährten. Vielleicht entdeckte ich ein Wild, das meine Gedanken ablenkte. Meine roten Freunde hatten sich südwärts entfernt, also wandte ich mich nordwärts, damit ich nicht in den Verdacht kommen konnte, ihnen nachzuspionieren. Nach etwa einer Viertelstunde stieß ich trotzdem auf ihre Spuren. Sie hatten ihre ursprüngliche Richtung aufgegeben und ihren Weg nach Norden genommen. Wir sollten also den Fundort des Goldes im Süden vermuten. Ich wechselte ebenfalls die Richtung und spazierte nun nach Osten weiter. Schon nach kurzer Zeit traf ich auf die Fährte von vier Männern, die Stiefel getragen hatten. Und in einem Gebüsch fand ich die vier Pferde angebunden, die Santa und seine Begleiter zurückgebracht hatten. Sam Hawkins hatte sich also gestern Abend doch nicht getäuscht, sondern wirklich zwei Augen gesehen. Leider hatte er den Späher durch sein falsches Verhalten vertrieben. Wir waren also belauscht worden. Was hatte doch Inchuchuna gerade gesagt? Inchuchuna wird morgen früh mit seinen Kindern von hier fortgehen, um Nuggets zu holen und erst am Mittag zurückkehren. Santa war meinen Freunden gefolgt, die sich nun in Gefahr befanden. Ich musste sofort hinter den Buschkleppern her. Rasch band ich eins der vier Pferde los und galoppierte den Halunken nach. Bald erreichte ich auf ihrer Fährte den Eingang einer Schlucht, wo ich den Gaul zurücklassen musste. Zu Fuß ging es weiter. Der Weg wurde allmählich breiter, weitete sich zu einem grünen Tal. Jetzt ging es ziemlich steil bergan, bis zu einem baumbestandenen Plateau. Ich eilte vorwärts, bis ich plötzlich wie angewurzelt stehen blieb. Das war der Todesschrei der Apachen. Und da, das Doppelgewehr Winnetous. Er lebte also noch. Ich rannte weiter bis zu einer kleinen Lichtung, wo ich Inchuchuna und seine Tochter liegen sah. Hinter einem kleinen Felsblock kniete Winnetou und lud seine Büchse neu. Links von mir standen hinter Bäumen zwei Kerle bereit, auf ihn zu schießen, sobald er sich eine Blöße geben würde. Ein dritter schlich unter den Bäumen hin, um Winnetou zu umgehen und ihm in den Rücken zu kommen. Der vierte lag tot, nicht weit von mir entfernt. Mein Bärentöter erledigte die beiden hinter den Bäumen und dann setzte ich hinter dem anderen her. Er schoss und verfehlte mich. Aber bald musste ich einsehen, dass eine Verfolgung nutzlos bleiben musste. Ich eilte zu der Lichtung zurück, wo Winnetou neben seiner Schwester kniete. Mein Bruder Old Shatterhand sieht, was geschehen ist. Mein Vater tot. Und Cho-Chi, die schönste und beste der Apachentöchter, wird nicht die Stätte der Bleichgesichter sehen. Winnetou. Ein Bruder. Räche mich. Cho-Chi. Schwester. Old Shatterhand. Du bist da. Nun sterbe ich. So. Sie ist tot, mein Winnetou. Ja. Sie sind tot. Der größte, edelste Häuptling der Apachen. Und Cho-Chi, die dir ihre Seele gegeben hatte. Sie starb mit deinem Namen auf den Lippen, lieber Bruder. Ich werde es nie vergessen. Hast du gehört, was ihre letzte Bitte an mich war? Ich soll sie rächen. Ich werde ihren Wunsch erfüllen. Du hast die Mörder gesehen. Bleichgesichter waren es, denen wir nichts getan haben. So ist es stets gewesen. Und so wird es immer sein. Wohin ein Weißer seinen Fuß setzt, da folgt ihm das Verderben für uns. Es wird ein Klagen gehen durch alle Stämme der Apachen. Und die Augen aller Apachen schauen jetzt auf Winnetou, um zu sehen, wie er den Tod seines Vaters und seiner Schwester rächen wird. Die ganze weiße Rasse wird von Winnetou zur Verantwortung gezogen werden. Ich schwöre, dass ich jeden Weißen... Halt, mein Bruder! Schwöre jetzt nicht. Ein Schwur muss mit ruhiger Seele gesprochen werden. Du sollst und wirst tun, was du willst. Aber schwöre erst dann, wenn sich die Steine des Grabes über die beiden Toten geschlossen haben. Mein Bruder Shatterhand hat eine große Macht über die Herzen aller, die ihn lieben. Also gut. Erst dann mag es sich entscheiden, ob der Mississippi mit allen seinen Nebenflüssen das Blut der weißen und der roten Völker zum Meer führen soll. Ich habe gesprochen. Hau! Ich danke dir, mein Bruder. Du allein wärst der Mann dazu, die Krieger aller roten Stämme um dich zu versammeln und einen Vernichtungskampf gegen alle Weißen zu beginnen. Du wirst nicht glauben, dass ich um Gnade für den Schuldigen bitten will. Er ist mir entkommen, aber wir werden ihn wiederfinden. Und er wird seiner Strafe nicht entgehen. Winnetou wird mir sagen, was zu geschehen hat. Der Mörder darf keinen großen Vorsprung haben. Doch meine Füße sind gebunden. Die Gebräuche meines Volkes gebieten mir, bei meinen Toten zu bleiben, bis sie begraben sind. Erst danach darf ich den Weg der Rache beschreiten. Old Shatterhand wird für mich die Verfolgung des weißen Mannes mit dem Namen Santa aufnehmen. Mein Bruder möge 10 meiner Krieger mit auf seine Spur nehmen. Die anderen 20 schicke er mir hierher, damit sie mit mir die Totenklage anstimmen.